brennen wir. Die rote Front brecht ihnen frei. Es avanciert nach uns die Straße weit. Die rote Front brecht ihnen frei. Es avanciert nach uns die Straße weit. Wir Deutsche Vaterland. Oh.